Ich hab mein Leben lang gearbeitet, ich brauch ne Pause. Ich ficke deine Mutter, Nutte, geh mir aus den Augen. Das ist mein Leben, das sind blutige Zeilen. Dieses Rap-Geschäft riss meine komplette Zukunft in zwei. Das ist Hip-Hop von der Straße, so wie's keiner hier tat. Meine Jungs verzweifeln im Park, aber trotzdem bleiben wir stark. Und glaub mir, ich muss nix beweisen, Mann. Ich komm zu dir und ficke deine Mutter in den Arsch, bis sie nicht mehr scheißen kann. Dieses Leben ist so freudeberaubend. Ich seh zu viele Brüder, die sich an den Teufel verkaufen. Hol mich aus diesem Grab raus und gib mir Kraft, Baba. Ich reiß mir täglich den Arsch auf und seh nur Mascara. Rapper machen die Welle, plötzlich sind alle Straße. Ich fick eure deutsche Hip-Hop-Szene in die Gallenblase. Jeder sieht, dass meine Wurzel im Block liegt. Ich bleibe in der Hood, solange die Ruhe durch den Pott fließt. Deutscher Hip-Hop hat meinen Kopf gefickt. Und heute weiß ich, dass die meisten Rapper Opfer sind. Nur wisst ihr Kids zu Hause nicht, was das für Opfer sind. Ihr würdet mir niemals glauben, dass es so Opfer gibt, aber ihr kauft und pumpt den Scheiß, doch jetzt kommt unser Hype. Um euch zu ficken, brauch ich nicht mal eine Stunde, nein. Was erzähle ich hier? Glaubt mir, mein Freund, ich untertreib. Und ich weiß, dass für euch Hundefleisch eine Sekunde reicht. Ihr arbeitet für Hundefleisch und bisschen Unterhalt. Seid den ganzen Tag damit beschäftigt, dass der Kunde bleibt. Guck, ich komme in der Dunkelheit und fick dein Unterleib. Ohne Gnade mach ich jeden in der ersten Runde kalt. Ghetto Song. Glaub mir, deutsche Rapper reden zu viel Scheiß, aber das hier ist mein Leid, Junge. Ghetto Song. Alle meine Brüder geben sich das Weiß, bis sie bluten oder schreien, das ist Ghetto Song. Bitte lieber Gott, vergebe und verzeih, all die Sünden tun mir leid, das ist Ghetto Song. Bist du ein G, hörst du mein Leben in den Zeilen, das ist alles, was mir bleibt, Junge. Ghetto Song. Ich will gern an dein Leib kosten, mein Pillemann ist härter als Leibpfosten und will Sperma hineintropfen. Hol deine Mom, du kannst gerne die Zeit stoppen. 5 Minuten, sie ist Sperrangel weit offen. Mit jedem Vers, den ich schreib, putze, bin ich King. Cagefight zur Late Night, heute mach ich Finishing. Was ich bin dein Traum. Etwas noch nie da gewesen ist wie ein Kind im Bauch. Ich bin ein waschechter Kurde, hör dir diese Stimme an. Haare kurz, Pimmel lang, Bijie Kurdistan. Du bist nicht auf einer Wellenlänge mit dem Rebel. Guck, wie dein Leben mit deiner Schelle endet. Jede Wette, Bro, deine Schädeldecke tot. Nach dem Apakat, Heuer, das ist Ghetto Soul. Wir sind in letzter Not, das Licht am anderen Ufer. Wie ein Rettungsboot mit grenzenlosen Ghetto-Flows. Deckung hoch, du sagst, du bist der erste Rapper, der die Sense holt. Falsch, du bist der erste Rapper, der die Schwänze blut. Ich fühl mich gut, heute kletter ich die Wände hoch. Spider-Man, Rebel, du lächerlicher Bäckersohn. Ich bin der Rapstar, der sowohl mit deiner Ex als auch mit deiner Schwester im Bett war. Ich fühl mich schlecht und ich rap nur das wahre Leben. Und frag mich echt, wann ich bessere Tage sehe. Ich habe früh gecheckt, Respekt ist der falsche Weg. Heute fick ich deine Mutter auf dem Bett, wo dein Vater schläft. Von heute an hört ihr alle nur noch Techno. Ihr habt alle reiche Eltern und sagt, Deutschland hat kein Ghetto. Rebel, glaub mir, deutsche Rapper reden zu viel Scheiß, aber das hier ist mein Leid, Junge. Ghetto Song. Alle meine Brüder geben sich das Weiß, bis sie bluten oder schreien, das ist Ghetto Song. Bitte lieber Gott, vergebe und verzeih, all die Sünden tun mir leid, das ist Ghetto Song. Bist du ein G, hörst du mein Leben in den Zeilen, das ist alles, was mir bleibt, Junge. Ghetto Song.